Nach einigen Unbekannten sind wir jetzt wieder bei ganz prominenten Frauen aus Frankreich angelangt. Eben zum Beispiel Brigitte Bardot. In erster Linie natürlich bekannt als Schauspielerin, aber auch als Sängerin tätig in den 60er Jahren. Die erste Fassung von Je t'aime moi non plus war zum Beispiel auch von ihr, zusammen mit Serge Gainsbourg. Sie mochte es aber nicht herausbringen, also nahm es Gainsbourg noch einmal auf, diesmal mit Jane Birkin. Und diese Version wurde dann Ende der 60er Jahre ein internationaler Hit. Aber wir waren ja bei Brigitte Bardot, eben von ihr ein Lied von 1962, La Madrague. So hieß ihr Sommerhaus am Meer damals. Zu den ganz Großen des französischen Frauengesangs gehört natürlich auch Juliette Gréco. Sie wurde auch als Muse der Existenzialisten bezeichnet, gehörte zum Pariser Nachkriegsleben wie Jean-Paul Sartre, Albert Camus oder Simone de Beauvoir. Noch immer kann man die Grande Dame des Chansons auf der Bühne erleben, ganz in Schwarz und ausdrucksstark wie eh und je, trägt sie ihre Lieder vor. Juliette Gréco hier mit La Chanson des Vieux Amants.